Diese Ängste übersetzten sich in die ruchlose, oftmals materialistisch und immer manipulativ gezeichnete Femme Fatale. Sie als hedonistisch sexuell aktive Frau vermag den Mann symbolisch zu vernichten, da sie in der Regel keine Kinder hat oder will und ihm so seine Reproduktion und Unsterblichkeit verwehrt. Sogar in Märchen- oder Disney-Filmen, in denen nicht unbedingt Platz für die Erotik einer Femme Fatale ist, findet man bei den bösen Königinnen und allgemein den Antagonistinnen von Schneewittchen, Dornröschen oder Rapunzel eine nur mit den hinterhältigen Frauen assoziierte Kinderlosigkeit. Eine Prinzessin zu sein, ist in diesen Märchenuniversen durchaus erstrebenswert, eine einsame Königin zu sein hingegen auf gar keinen Fall. Fußnote: Dieses Klischee wurde jedoch in dem Film Die Eiskönigin von 2013 dekonstruiert. Nun gehörte es zu den Herausforderungen der neuen Disney-Prinzessinnen, ihre Verantwortung als Stammesoberhaupt anzunehmen, so etwa in Vaiana oder in Guy Ritchies Remake von Aladdin 2019, wo Prinzessin Jasmin versucht, Sultan zu werden. Ende der Fußnote. In diesen Erzählungen geht es also durchaus auch um Sexualität als soziale Ressource und damit um Macht. Fußnote: In Liberia versuchten 2009 die Frauen tatsächlich mit Sexentzug den Bürgerkrieg zu beenden. 2017 forderte die dortige Parlamentsabgeordnete Michi Mgoko die Frauen dazu auf dieselbe Weise die Männer an die Wahlurne zu treiben. Ende der Fußnote. Um Oscar Wilde zu zitieren: Alles in der Welt dreht sich um Sex, außer Sex. Der dreht sich um Macht. Grundsätzlich Schuld an der Verknappung der Ressource Sex ist vermutlich unsere monogame Kultur. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde die Monogamie im Zuge der Sesshaftwerdung erfunden. Nahezu alle biologischen und psychologischen Indizien sprechen dafür, dass der Mensch sich eher polygam entwickelt hatte, so wie nahezu alle anderen Lebewesen auf der Welt eher polygam veranlagt sind. Mit dem Übergang von einer nomadischen hin zu einer agrikulturellen Lebensweise ergab jedoch die Monogamie aus verschiedenen Gründen mehr Sinn. Allem voran half sie entscheidend, die entstehenden größeren Gesellschaften zu stabilisieren. Seither wurde sie von Obrigkeiten immer wieder mit brutaler Härte durchgesetzt, und vor allem Frauen, queere und nonbinäre Menschen litten unter ihr.